Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Wir versuchen, dem Wetter ein bisschen entgegenzutreten mit sonniger Mucke. Serb steht für treibenden melodischen House mit einem Hauch Pop. Den gibt's in der zweiten Stunde. Und wir starten mit Gamma Sorry rein und Out of My Head. Das ist eine entspannte Hausnummer im Extended Mix für euch. Animal Trainer gibt's direkt danach mit Come Around, Black Circle und Reasoner Extended Mix. Die machen so ein bisschen verspielte, treibende Mucke in dieser Re-Edit. Und Bruce Leroy gibt's auch für euch. Am Mikrofon der Florian, Servus. I'm Unser Ding. Club Ding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. In the Mix. Unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. hört das Clip-Ding, ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix und ihr hört Bruce Leroy's und Libidate. Philipp Jung Extended Remix. Philipp Jung, das ist ein Teil des ehemaligen Duos Mandy und der released jetzt unter seinem eigenen Alias. Schöner trippy Song ist das gewesen. Das Clip-Ding geht jetzt weiter mit Cody Schneider und Giuliano und Somerset für euch mit Morella. Und direkt danach habe ich Genesee, Capri und Right Now. Ist von dem Album Hyper, fetzen wirklich richtig weit. Right Now hat ein Sample drin, das ich so von den Black Eyed Peas ein bisschen kenne, vom Album aus 2012, The End. Und ja, ich glaube, das war deren letztes Album in der Konstellation. wanna rock, wanna hit that track. Give me that, give me that, give me that back. I wanna rock, wanna hit that. Wait, she can't even make it down the driveway. She can't even make it down the driveway.

got problems. Everybody having problems and they looking at me. But we all be having problems even though you don't see. Yo, what's the deal? I'm just talking. What's your problem with me? Just please keep moving. I keep grooving. Ain't no problems with me. Elias Barrientos, Jean Ferris, Problems. Am Freitag frisch gedroppt, unverkennbare Vocals von Chicagos. Jean Ferris. Jetzt für euch Vin Vega und Hardcore Vibes. Ja, es ist das Hardcore Vibes. Es ist der Extended Mix und diesen Sample Pick, den lieben wir. Hardcore Vibes, ja, was soll man dazu noch sagen? Vintage Culture hätten wir danach für euch. Malou, M und Space. Zwei Songs hier von Vintage Culture. Schöner Melodic House mit Pop-Appeal, tanzbar, euphorisch im Clubding für euch.

Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. We'll be right back. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Zwei Songs gehört von Vintage Culture Melodic House. Und jetzt gibt's für euch Serb. Der steht für treibenden melodischen House mit einem Hauch Pop. Er produziert international Tracks wie Moaki, hat er global gepickt, gekitscht und sich da ja einen festen Platz auf unserer Playlist auch gesichert. Jetzt bringt er seinen Sound exklusiv eine Stunde lang in euer Radio im Clubding. Serb für euch jetzt. Unser Ding. Clubding DJ Mix. We'll be right back.